das alles, ist das alles, was das Leben geben kann? Ist das alles, was das Leben geben kann? Ist das alles, was das Leben geben kann? Ist das alles, was das Leben geben kann? Hast im Rasen noch mehr Tempo, nur Rekorde fallen auf, immer höher, immer weiter, immer schneller, immer mehr. Ist das alles, was das Leben geben kann? Ist das alles, was das Leben geben kann? Geld verdienen, sich was leisten, hast du was, dann bist du was. Konsumieren, abüsieren, jagen nach ein bisschen Glück. Ist das alles, was das Leben geben kann? Ist das alles, was das Leben geben kann? Auf dein Outfit musst du achten, immer modisch, letzter Schrei. Immer jung sein, gut in Schwung sein, sonst bist du vom Fenster weg. Ist das alles, was das Leben geben kann? Ist das alles, was das Leben geben kann? Sich betäuben, sich beriesen, mit Genüssen bis zum Rausch. Ja, nichts lassen, nichts verpassen, keine Lust und keinen Spaß. Ist das alles, was das Leben geben kann? Ist das alles, was das Leben geben kann? Mit den Ellenbogen kämpfen, nur der Allerbeste zählt. Du musst siegen, alles kriegen, du musst immer oben sein. Ist das alles, was das Leben geben kann? Ist das alles, ist das alles?